Lieber Mond, es wird jetzt langsam Zeit, dass ich auch meine Stimme zu dir erhebe. Die Sonne war schon zweimal dran, nun ist es endlich soweit. Ich habe endlich den Mut bekommen. Ich erhebe meine Stimme zum Mond und ich sag ihm, dass ich ihn schön find. Wie er milchig weiß am Himmel da steht und wie er uns so nahe kommt, so nahe wie keiner in dieser Welt, so nahe. Und der Mond verbreitet Harmonie, ganz im Gegensatz zu dieser Melodie. Und der Mond ist irgendwie auch wirklich schön. Und ich finde, man sollte sich den Mond ansehen und man sollte sich daran erfreuen und sich nicht scheuen, den Mond anzusehen. Denn der Mond ist schön, milchig weiß, groß erleuchtend und wunderbar. Ich sage dir,